Ich war noch klein, als ich damals schon bemerkte, auf dieser Erde läuft etwas kräftig schief. Doch nicht ich bin hier der Fehler, sondern der, der es nicht sieht. Die Menschen und der Krieg, ganz egal wohin du fliehst, es bleibt immer alles gleich. Ich veränder meinen Raum und damit auch meine Zeit. Ich habe kein Interesse euch zu dienen, ich diene nur mir selber. Und keinem Staat, in eurer Hand habt ihr die Macht. Sorg zu Stand. Alles auf der Welt ist günstig und auch du hast deinen Preis. Schock, Zustand. Du erstarrst in dieser Kette von den Tränen mit dem Eis. Schock, Zustand. Alles auf der Welt ist günstig und auch du hast deinen Preis. Schock, Zustand. Du erstarrst in dieser Kette von den Tränen mit dem Eis. Käuflich ist das Leben und die Tränen frieren ein. Ich möchte kein Teil eurer Gesellschaftsstruktur sein. Die Armen werden arm und die Reichen immer reicher. Doch ich habe es gemeistert, zwischen den Welten zu existieren. Man hat nichts mehr zu verlieren an dem Punkt, an dem man alles verloren hat. Ich gebe zu, es hat wehgetan. Doch irgendwann wird der Schmerz ein treuer Begleiter. Schock, Zustand. Alles auf der Welt ist günstig und auch du hast deinen Preis. Schock, Zustand. Du erstarrst in dieser Kette von den Tränen mit dem Eis. Schock, Zustand. Alles auf der Welt ist günstig und auch du hast deinen Preis. Schock, Zustand. Du erstarrst in dieser Kette von den Tränen mit dem Eis. Meine Erfahrung hat mich einiges gelehrt. Und ich lege keinen Wert, wenn ihr mit Geld um euch werft. Kauft materielle Dinge, doch du kaufst dir kein Glück. Hier auf Erde bist du reich, aber davon nimmst du nichts mit. Ich musste mich loslösen von den Sachen, die mein Dasein kontrollieren. Und ich kann nur jedem raten, sich selber zu hinterfragen. Lässt sich dein Leben auf Sachwerte zusammenfassen? Hast du seinen Sinn scheinbar nicht verstanden? Scheinbar nicht.